ist nach der letzten Wahl die AfD vermeintlich Sieger, die uns die Hoffnung stahl auf ein besseres Leben, auf mehr Solidarität. Doch mehr Nationalismus war Realität. Aber liebe Leute, bleibt einmal kurz still, denn es gibt etwas, was ich euch sagen will. Wir sind mehr als die, viel mehr als ihr denkt. Glaubt nicht der Elite, die vermeintlich unser Schicksal lenkt. Wir sind mehr als die, viel mehr als ihr meint. Darum nicht verzagen in Solidarität. Vereint! Sie tun so, als hätten sie die Mehrheit inne. Doch über zwei Drittel wählten nicht ihre Stimme. Nicht die Vergangenheit, nicht Deutschdümelei, nicht braune Scheiße, und da bin ich dabei. Aber liebe Leute, bleibt einmal kurz still, denn es gibt etwas, was ich euch sagen will. Was ich euch sagen will! Wir sind mehr als die, viel mehr als ihr denkt. Glaubt nicht der Elite, die vermeintlich unser Schicksal lenkt. Wir sind mehr als die, viel mehr als ihr meint. Darum nicht verzagen in Solidarität. Vereint! Still. Denn es gibt etwas, was ich euch sagen will. Was ich euch sagen will! Wir sind mehr als die, viel mehr als ihr denkt. Glaubt nicht der Elite, die vermeintlich unser Schicksal lenkt. Wir sind mehr als die, viel mehr als ihr meint. Darum nicht verzagen in Solidarität. Wir sind mehr als die, viel mehr.